unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin Journalistin bei der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Hallo. Und wir durchforsten hier das Neue Testament. In der letzten Folge hatten wir den Jesus, der über das Wasser wandelt, besprochen. Und diese Folge haben wir das auch wieder mit einer Wundergeschichte zu tun. Also die Seiten sind ja voll, es wimmelt von Wundergeschichten. Auch jetzt wieder wird eine Wundergeschichte erzählt, aber die ist ganz besonders. Also Wundergeschichten haben wir ja schon mehrere erzählt und auch eingeordnet. Ja, das ist richtig. Die Wunder haben wir schon durchgearbeitet eigentlich. Mhm. Aber diese Wundergeschichte ist doch interessant, denn hier sagt auch der Geheilte mal was. Ja, der sitzt nicht nur da und fällt staunend zu Füßen, sondern der hat mal eine richtige Sprechrolle. Und deswegen ist diese Geschichte ja so hübsch. Ist eben auch beim Johannes. Und der Johannes, der lebt ja davon, dass er immer diese Debatten, diese Lehrgespräche hat. Und dieses Lehrgespräch ist besonders hübsch diesmal. Und deswegen habe ich die rausgesucht, sozusagen als Vorspann für die große Folge, die wir nächstes Mal durchnehmen wollen, nämlich die Auferweckung des Lazarus. Aber jetzt sind wir noch nicht bei Lazarus, jetzt sind wir erst noch bei diesem Blinden hier, der auf einmal die Augen aufgetan werden. Ich erzähl's mal, ja? Ja, erzähl's. Jesus kommt jedenfalls an einem Mann vorbei, der, und es steht dabei extra, von seiner Geburt auf blind ist. Also der ist blind geboren. Und da fragen seine Jünger Jesus: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Ist das nicht irre? Wie soll er denn gesündigt haben, wenn er blind geboren worden ist? Wann soll er denn die Sünde begangen haben, für die er da gestraft wird? Sehr gute Frage, Sabine. Das ist eine ganz interessante Stelle. Wir haben die Frage, ob Schuld und Krankheit zusammengehören. Oder Pech, Schuld und Pech. Ja, schon öfter verhandelt. Da hat der Jesus immer Niet gesagt. Ja, das ist doch im Alten Testament doch auch schon. Im Alten Testament der Tun-Ergehens-Zusammenhang. Mhm. Diese Stelle ist deswegen besonders interessant, weil sie für manche Leute sowas wie eine Link zum Buddhismus und zum Hinduismus ist. Mhm. Nach dem Motto, gibt's sowas. Es gab ein Leben zuvor. Ja. Und dafür wird er schon bestraft oder das Bestraftwerden im Mutterleib beziehungsweise schon bei der Zeugung. Es gibt Leute, die sagen, das ist der Link des Christentums hin zum Hinduismus. Aber der Jesus weist ja diese Frage eigentlich zurück. Überhaupt dieser ganze Zusammenhang von Schuld und Krankheit und es geht dir schlecht und deswegen und wie auch immer. Da gibt es eine gewisse Evidenz dafür, dass wenn Menschen sich in einer gewissen Weise verhalten, dass sie sich nicht wundern müssen, wenn. Ja. Das ist das eine. Das sind die Folgen bis ins dritte und vierte Glied. Das gibt es ja auch. Also wenn beschrieben. Genau. Sind ja diese, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Familienzusammenhänge. Mhm. Ja, dass die, wenn der Vater ein SS-Mann war, dass das auch der Sohn und der Enkel noch in sich herumtragen. Oder dass es 6 Generationen bleibt, um aus der Armut zu kommen. Ja. Solche Dinge. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist eben, ob Behinderung sowas wie Schuld ist. Mhm. Und da gibt es wohl eine, sagen wir mal, einen Strom, eine Denkstrecke. Und wenn du im Buddhismus oder im Hinduismus, wird halt erklärt, dass du als ein Tier wiederkommst, ein niedriges, oder eben auch mit einem Fehler. Aber dem Jesus und ich glaube dem Evangelisten, der das aufgeschrieben hat, geht es eigentlich um was ganz was anderes. Da geht es ums Sehen. Ja, aber jetzt bist du dran. Jesus antwortet, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern, und jetzt wird es ganz verrückt, das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Genau. Also er ist ein Exempel, an dem wir jetzt was statuieren, oder wie soll ich das hier verstehen? Genau, jetzt sind wir wieder beim Zeichen, Wunder als Zeichen, damit man an ihm sieht. Ja, das ist aber auch ganz schön zynisch, nicht? Da muss ein armer Kerl 20 Jahre leben in Finsternis, damit Jesus ihn dann auferwecken kann. Oder damit Jesus ihm dann die Augen öffnen kann. Ja. Also das ist natürlich auch ein ziemlich zynischer Zugang zu dieser armen Person hier. Ja, wir müssen, fährt Jesus dann kryptisch fort, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also da hast du jetzt dann in der Geschichte sofort den Link vom Sehen, vom Blindsein, von der Nacht und vom Sehen. Und dann bist du sofort in der spirituellen Ebene nach dem Motto, ich kann handeln, es wird Nacht kommen, wenn ich nicht mehr da bin, wenn Leute keine Wunder mehr wirken oder keine Zeichen für Gott setzen. Und auf der anderen Seite, Blindheit ist nicht bloß eine physische Blindheit, sondern es ist eine besondere Art, die Welt zu sehen oder besonders nicht zu sehen. Nicht zu sehen, genau. Als er das gesagt hat, spuckt er auf die Erde, das macht er ja auch gerne, und dann macht er mit dem Speichel einen kleinen Brei. Mit dem Staub hat das ja, ne? Da schreibt er rein und dann wird da ein kleiner Brei draus gemacht. Spucke gilt ja schon auch als desinfizierend. Zumindest auf offene Wunden, die musst du in den Mund nehmen. Ja, das stimmt, aber du musst da nicht noch einen Staub mit reinrühren. Du musst nicht den Jerusalemer Staub noch mit reinnehmen. Also da macht er jedenfalls einen kleinen Brei und streicht ihm den Blinden auf die Augen. Und dann sagt er zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Schiloach heißt übersetzt der Gesandte. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt unter der Davidsstadt, wenn man so will. Wir sind in Jerusalem, unter der alten Davidsstadt. Wir sind am Ende des Hiskia-Tunnels, den wir auch schon länger besprochen haben. Also wir sind in der Nähe von Jerusalem. Wir sind nicht mehr am See Genezareth, sondern jetzt in der Nähe von Jerusalem. Du kannst durch den Hiskia-Tunnel heute warten. Der ist ausgegraben. Da steht aber immer noch das Wasser bis zu 90 Zentimetern. Und da kannst du durchwarten. Das sind bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann kommst du da in der Nähe des Teiches Siloa raus. Ach, das raus. Ist der. Das ist der Wasser. Das haben wir ja schon im Alten Testament durchgenommen. Kann man auch zurückrudern jetzt zu Hiskia und sich das anhören. Genau, das kann man auch ablaufen. Und am Schluss bist du dann an dem Teich Siloa. Das ist im Grunde genommen die Wasserquelle, die vom Kidron-Quelle rüberkommt und die heißt eben übersetzt der Gesandte. Also da merkst du, dass du sprachlich in der Metaebene die ganze Zeit bist. Ist blind blind oder ist blind nicht sehend? Oder der Teich heißt, ich schöpfe aus dem Gesandten und lege mir das Wasser des Gesandten auf die Augen und so. Also das ist da wahrscheinlich angetrocknet, diese Brei. Genau. Ja. Und ist jetzt so eine feste Kruste und diese Kruste, die er da auf die Augen gekriegt hat, die soll er sich jetzt da runterwaschen. Mit dem Gesandten runterwaschen. Und das macht er auch und er geht hin und wäscht sich und als dieser Kleister weg ist, kommt er zurück und sieht. Er sieht. Ja. Und die Nachbarn und andere, die ihn früher gesehen haben, er hat gebettelt, den kannte irgendwie jeder, weil er da saß und als Blinder hat er ja nicht viel Möglichkeiten gehabt, außer betteln. Die sahen ihn und sagten, ist das nicht der Bettler da, der sonst immer da sitzt? Und einige sagen, ja, ja, das ist er. Und andere sagen, nö, nö, das ist ein Doppelgänger. Das kann der Bettler nicht sein, denn der sieht ja hier was. Und er selbst sagt, ich bin es. Hübsch, ne? Ja. Da sagten die einen, wer ist es? Andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Ist doch hübsch. Ich finde ihn hübsch. Sagen die einen, sagen die anderen. Und er sagt, hallo, keine Diss. Ich bin's doch. Ja, ja, genau. Und da fragen also sie er kriegt ihn, jetzt was mit. Ja, er kriegt erzählt. Was mit. Ja, er sitzt nicht nur da. Ja, er ist aber nicht taub. Ja, er sieht ja halt aber er was. Kommt jetzt plötzlich in die Rolle, dass er kommt in eine Sprechrolle. Ja, er kommt in eine Sprechrolle. Mhm. Und da fragen sie ihn, ja, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Und er sagt, der Mann da, der Jesus heißt, der machte einen kleinen Teig und bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiloach und wasch dich. Und da ging ich hin und wusch mich und konnte wieder sehen. Und da fragten sie ihn, wo ist er denn? Und er sagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, der ist jetzt weg. Das Interessante an dieser Geschichte ist, der wird als ein Exemplar vorgestellt. Mhm. Der hat gar nicht nach irgendwas gefragt. Nö. Er hat weder nach Kohle gefragt, nö. Noch hat er nach Heilung gar nach Heilung gefragt. Er hat auch nicht gesagt, ich glaube an dich, du großer Heiler. Nein, nein, nein. Der saß nur da an der Ecke. Saß nur da und wurde mal hergenommen. Und wurde hergenommen, um ein Exempel zu statuieren. Und was dann passiert, das hören wir uns an. Ja. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Ja, der Blinde diskutiert auch mit. Ja, und sagt der eine, sagt der andere. Erstmal die Umstehenden, ja, sagt wunderbar. Der eine, sagt der andere. Dann kommen die Pharisäer, sagt der eine, sagt der andere. Und man hört es richtig flüstern in der ganzen Gegend. Ja, also ich glaube nicht, dass sie geflüstert haben, sondern die haben da ganz schön aufeinander eingedroschen. Ja. Es ist natürlich auch irre, dass das überhaupt eine Diskussion ist. Dass, wenn jemand sein Augenlicht zurückerhält, dass man dann sagt, ja, aber das hätte anders gehen müssen. Von mir aus ist die Konsequenz, der kann jetzt wieder sehen, okay, aber es geht nicht, dass das am Sabbat geschieht. Ja, das ist doch irre. Ja, aber so funktioniert. Muss man ehrlich sagen, so funktioniert stark orthodoxes Judentum. Ja, so funktioniert aber auch Verwaltung. Ja. Und so funktionieren alle Dinge. So funktionieren die Funktionäre. Sind. Ja. So funktioniert alles, wo das Prozedere über dem Ergebnis steht. Ja, genau. Und wo es vor allem darum geht, dass die richtigen Stempel drauf sind. Ja, genau. Egal, wie es dann hinterher ausgegangen ist. Und wenn einer irgendwo eine Sturzgeburt gemacht hat, dann heißt es hinterher, ja, und wo haben Sie jetzt den Bogen ausgefüllt? Genau. Ja. Also, ihr irre. Kind kann leider keinen Namen haben, weil falsch an der falschen Stelle im Taxi geboren. Genau. Ja, so. Ja, finde ich einen guten Einwand. Und der Jesus hat ja zu diesem Argument an anderen Stellen auch immer wieder gesagt, ist der Mensch für den Sabbat da oder der Sabbat für den Menschen? Mhm. Also ist jetzt der Sabbat dazu da, dass der Mensch sich ausruht und seine Ruhe hat? Oder ist der Mensch für den Sabbat da und dafür, dass er sich da knechten lässt? Ja. Und das, terrorisieren und lässt terrorisieren von irgendwelchen Eingebildeten. Es ist ja alles eingebildet. Von der religiösen Verwaltung oder wie auch immer. Ja? Ja, das ist das eine. Es ist nicht auf die richtige Weise geschehen. Und die anderen haben gesagt, wenn die Evidenz so ist, also sagt man in der Medizin ja bis heute, evident ist Heilung. Ja. Ja, das ist ein Obersatz der Medizin, ganz egal, wie es dazu gekommen ist. Ja. Ob mit Placebos oder was auch immer, Evidenz ist oberstes Maßstab. So, jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es aber Leute, die nicht glauben wollen, dass er blind gewesen und sehend geworden ist. Jetzt kommt die nächste Stufe. Ja, jetzt kommt die nächste Stufe. Jetzt sagen sie, ja, vielleicht ist das ein Schummler. Ja, er war ja gar nicht blind. Mhm. Und jetzt rufen sie die Eltern des Geheilten und fragen sie, ist das euer Sohn? Jetzt ist witzig, nicht? Jetzt nimmt jetzt Weiterungen. Also jetzt werden die Eltern zitiert und werden gefragt, ist das der Sohn, von dem behauptet wird, heißt jetzt, dass er blind geboren sei. Eine journalistische Recherche. Jetzt heißt schon gar nicht mehr, wir kennen den doch, der sitzt seit 10 Jahren an der Ecke, sondern jetzt heißt es, von dem behauptet wird, dass er blind geboren worden sei. Wie kommt es denn, dass er jetzt sehen kann? Und die Eltern stehen da, schauen mit großen Augen wie Autos in die Gegend und sagen, ja, wir wissen, dass es unser Sohn und dass er blind geboren worden ist. Aber wie es jetzt kommt, dass er wieder sehen kann, das wissen wir nicht. Damit wir haben keine wollen Ahnung. Wir ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Ja, oder so. Ja. Ja, die sind völlig, stehen vor einem Rätsel. Jesus hat sich offenbar verkrümelt. Der ist nicht mehr habhaft. Also den kann man nicht fragen. Und die Eltern fahren fort. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Die waren ja auch nicht dabei. Fragt mal ihn selber, der ist doch alt genug, der kann für sich selber sprechen. Wunderbar, oder? Wunderbar. Und dann, das sagten seine Eltern, weil sie vor den Juden sich fürchteten. Also sie fürchteten sich vor den frommen Juden, ne? Also, die jetzt da kommen und danach bohren. Es soll die Erklärung sein, dass sie nicht von vornherein fröhlich sind und sich freuen. Und die kriegen schon Sorge. Sorge, deswegen sagen sie, wir haben damit nichts zu tun, fragt ihn doch selber. Denn diese Frommen hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen sei. Also die wollten die schon rausschmeißen. Deswegen sagten die Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selber. Also es baut sich jetzt schon ein gewisser Druck auf diese Familie auf, die sich eigentlich hätte freuen können, sich jetzt aber sich nicht traut, sich zu freuen. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal. Jetzt muss er da wieder Rede und Antwort stehen und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch, Jesus ist damit gemeint, ein Sünder ist. Jetzt sagt der Ex-Blinde, ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Super. Ist das nicht lustig? Super Antwort, ja. Und dann fragen sie ihn, was hat er denn mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Und er sagt ihnen, ich hab's euch doch schon mal gesagt, aber ihr habt es nicht hören wollen. Warum wollt ihr es jetzt nochmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Mhm. Und da beschimpfen sie ihn und sagen, du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Und der Mann, der Ex-Blinde, antwortet ihnen, ja, das ist ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Der lässt sich hier nicht einschüchtern, im Gegensatz zu seinen Eltern. Es kann kein Sünder sein, er ist aus auf der Gegend. Ja, und es ist doch das Erstaunliche, dass ihr nicht einmal wisst, woher einer kommt, der hier den Leuten Geburtsfehler aberkennt. Ja. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Mhm. Es kommt also als Vorwurf jetzt an sie zurück, dass ihr seid wohl hinterm Mond, oder was? Der macht auch eine Entwicklung durch. Ja, der wird immer kecker. Ja, vom ganz Stummen. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er, sagt jetzt der Blinde. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Also da bist du jetzt wieder am Anfang, blind geboren, in Sünden geboren. Du bist deswegen blind, weil das was mit entweder deiner eigenen Sünde im vorigen Leben oder mit der Sünde deiner Eltern zu tun hat. Ja. Die orthodoxen jüdischen Ausleger, die beharren jetzt auf ihrer Weltsicht. Auf ihrer Weltsicht und sie tun so, als sei er immer noch blind. Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Sie nehmen das nicht zur Kenntnis, dass der Mann jetzt sehen kann. Ja. Historisch gesehen haben wir ja mehrfach schon besprochen, dass dieses Johannesevangelium, das immer gerne als antisemitisch gilt, im Grunde genommen einen Streit zwischen der neuen jüdischen Sekte zwischen der alten jüdischen Lehre. Jüdischen Sekte und der alten jüdischen Lehre. Die einen, die den Jesus als den Messias, den Christus anerkennen und die anderen, die nicht. Also es ist ein innerjüdischer Zwist, der hier abgebildet wird. Das muss man immer mal wieder sagen, weil die Juden kommen da immer vor. Das ist eine johannäische Formulierung. Der Johannes hat natürlich auch einen Groll auf die. Das ist aus einer Verfolgungssituation herausgeschrieben. Aus der Rausschmiss-Situation. Das hier beschrieben. Es wird gedroht, wurde er ja selber, ihn aus der Synagoge rauszuschmeißen. Aber eigentlich geht es letztlich, ich sage jetzt mal, um Sichtkorrekturen. Geht es um eine, man kann sagen, um eine Philosophie der Wahrnehmung. Also wer sieht was und wer sieht mit welchen Mitteln was? Und siehst du das, was evident ist? Ich weiß nicht, ob du schon mal jemals darüber nachgedacht hast, warum der erste Sonntag nach Neujahr, Epiphanias heißt das. Ja, Erscheinung heißt das, ne? Das heißt eigentlich, sind das nicht die drei Könige? Reisen aus dem Morgenland, die erscheinen? Nein, das heißt Erscheinung des Herrn. Das ist eigentlich das orthodoxe Weihnachten. Ja. Der Herr erscheint. Ach so, ja. Und genau übersetzt heißt das Gesehenwerden des Herrn. Mhm. Also das heißt, eine bestimmte Art der Weltsicht wird hier rausgearbeitet, die das als Heilung erkennt. Und es gibt einen Theologen, finde ich ganz schön, der von dieser Art von Geschichten sagt, die immer so auf einer Symbolebene erzählen. Es sind erzählte Ikonen. Es sind keine wahren Narrationen, wie es eine Reportage ist oder so, sondern es wird verhandelt, wie kann der gesehen werden. Also ich sehe das anders. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine totale Reportage. Und dieser Blinde da, der keiner mehr ist, das ist doch eine richtig lebendige Figur. Der ist so witzig und der ist so selbstbewusst. Das ist ein Dialog, der könnte jetzt gestern stattgefunden haben, finde ich. So wird das hier geschildert. Der antwortet so aus der Hüfte und so schlagfertig. Ja. Das ist eben keine Ikone, das ist eine lebendige Unterhaltung. Es ist auf der einen Seite ist es eine lebendige und gleichzeitig ist es eine Ikone, weil es ums Erkennen geht, um eine Wahrnehmungskategorie geht. Oder um, wie gesagt, wie sieht man die Welt oder erkennt man die Welt? Und wie erkennt man auch überhaupt ein Wunder? Als Journalistin machst du das auch, du machst eine Reportage, du fragst mal den und fragst mal den und erzählst, ich habe den gefragt und ich habe den gefragt. Stimmt. Und gleichzeitig willst du auf einer anderen Ebene oft, nicht immer, aber oft eigentlich eine tiefere Geschichte erzählen. Wenn du erzählst, warum Menschen, was weiß ich, zum Beispiel Verbrechen passieren oder sowas. Zu einer guten Reportage gehören doch eigentlich beide Ebenen. Also die ikonische Ebene, wenn man will, oder die existenziale Ebene. Und das ist in der Geschichte, glaube ich, auch drin. Was auch dazu gehört, ist, dass man sich davor Betrügern hütet. Ja. Denn auch denen ist der Reporter gerne ausgesetzt. Ja. Der Betrüger hat eine Nähe zum Reporter und hofft natürlich, dass er den auch über den Tisch zieht. Hast du mal schon mal einen medizinischen Betrüger kennengelernt? Einen medizinischen Betrüger? Also einen Heiler, der… Ja, natürlich. Ich habe Leute kennengelernt, die behauptet haben, Krebs zu haben und jetzt irgendwie ihre Geschichte in die Zeitung bringen wollen. Also dass die Behauptung, Krebs zu haben, andersrum. Also die behaupten nicht, geheilt zu sein, sondern die behaupten, krank zu sein. Okay. Das habe ich immer wieder erlebt, ja. Ah. Gibt es auch in der, diese Schwindler, diese Krebsschwindler, die gibt es auch in der Justiz ganz oft. Dass Leute behaupten, schwer krank zu sein und dann Vorteile sich davon erhoffen. Okay. Ja. Na, also lange Rede, wir haben ja in der letzten Folge über den Betrug geredet und über Jesus, der so eine Zwischenform ist in diesem Film. Messiah. Mhm. Dass man nie genau weiß, ist er ein Betrüger oder ist er der Heiland. Das ist ja hier auch so. Also es geht natürlich die ganze Zeit darum, ob das wirklich sein kann, was da geschildert ist. Erlebt jeder Reporter, dass er vorgespannt werden soll von irgendjemandem, der irgendeinen eigenen Vorteil oder da irgendwelche Beschuldigungen gegen andere erhebt. Und dann soll der Reporter sich da reinhängen und soll für ihn die Schlacht schlagen. Da muss man irre aufpassen. Was auch, glaube ich, man immer wieder sieht, der Jesus ist ja jetzt weg. Der hat sich verkrümelt. Der kommt aber jetzt wieder. Er kommt jetzt gleich wieder um die Ecke, aber sich auch verkrümelt. Ist schon auch, dass der Jesus geschildert wird als jemand, der auch sich sehr, sagen wir mal, zweifelhaft manchmal verhält. Ja, das sieht man doch hier. Ja. An dem armen Kerl also wird da ein Exempel statuiert. Ja. Deswegen also ist er blind, weil jetzt kommt die Stunde, da soll ich ihn sehend machen. Ja. Also das ist ja auch nicht anständig. Aber das sind natürlich alles Interpretationen hinterher, ist klar. Aber was ich eben auch gut finde, ist, dass in diesen Evangelien immer wieder erzählt wird, wie die Leute drüber diskutieren. Mhm. Natürlich sind die Autoren überzeugt, dass das der Messias ist. Aber sie geben trotzdem, wie ein ordentlicher Reporter, den Stimmen Raum. Die sagen, es ist ein Schummler. Es ist ein Schummler. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich historisch. Ja, das ist garantiert historisch. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Also Jesus erfährt nämlich, dass man ihn aus der Gemeinde hinausgestoßen hat. Als er ihn wieder trifft, bei welcher Gelegenheit wird nicht geschildert, sagt er zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Na, das ist ja auch wieder eine Frage. Der Mann antwortet, wer ist das, Herr? Herrlich, oder? Das finde ich jetzt auch gut. Hä? Ja, der wird dann der wird dann immer unterbrochen. Ja. Der Blinde ist wirklich klasse, dieses Geschwollene. Sag es mir, damit ich an ihn glauben kann. Und Jesus sagt dann zu ihm, du siehst ihn vor dir. Jesus sagt nicht ich, sondern Jesus sagt, du siehst ihn vor dir. Ist auch wieder, er, der mit dir redet, ist es. Und dann sagt der Blinde, ich glaube, Herr, und wirft sich vor ihm nieder. Und Jesus spricht, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Und einige Pharisäer, die auch wieder mit im Schwarm sind, wahrscheinlich Spitzel oder jedenfalls so Mitläufer, hören das und sie fragten ihn, sind wir etwa auch blind? Ich kann mir auch vorstellen, dass da einige Pharisäer vielleicht gar nicht aus bösem Willen, sondern aus echtem Interesse dabei waren und sich gedacht haben, was erzählt der da? Ja, die streiten sich ja auch untereinander. Ja, ja. Ja, ja. Sie fragen ihn, sind wir etwa auch blind? Und Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Da verstehe ich jetzt kein Wort mehr. Kapierst du das? Also jetzt auch wieder im Übertragenen, wenn ihr blind wärt, also ich sage jetzt mal in eurer jüdischen, hermetischen Welt, ja, und ihr wüsstet es nicht anders, dann hättet ihr keine Sünde. Ja. Ihr hättet nicht gesehen, was ihr jetzt gesehen habt. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Ja. Ihr seid ja die ganze Zeit dabei und hört mir zu. Genau. Und darum bleibt eure Sünde. Ja. Weil ihr seid ihr schuldig. Ihr habt an dem Erkenntnisprozess, ihr könntet es jetzt besser wissen. Dass es einen Weg raus gibt aus diesem Gesetz, sage ich jetzt zum Beispiel, aus diesem Sabbatgesetz oder was auch immer, dass man das anders sehen muss. Und weil ihr aber an der Stelle alles tut, um eure Blindheit zu verteidigen, macht ihr euch schuldig. Ja. So verstehe ich den Satz. Ja, so verstehe ich es auch und das ist auch richtig. Also so ist es. Gleichzeitig, glaube ich, kann man da auch eine ganze, ich sage jetzt mal, eine ganze kulturhistorische Entwicklung sehen. Es gibt sehr viele Geschichten über Blindenheilungen. Du kannst hier beim Johannes sehen, dass es eben auf dieser ikonischen Ebene erzählt wird. Beim Lukas ist es, glaube ich, oder beim Markus auch. Da wird ja gefragt, wer sagen die Leute, wer ich sei? Und dann wird die Antwort gegeben, schau doch mal hin. Lahme gehen, Blinde sehen und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Ja. Ja? Das sind die drei Dimensionen. Mhm. Da geht es um ganz harte materielle Sachen. Mhm. Hier geht es schon um eine andere Form von Weltsicht. Mhm. Hier sind wir in einem anderen Reflexionshorizont, mhm. wenn man so will. Mhm. Aber die kulturhistorische Folge ist, mhm. dass die Christen sich sehr, sehr früh immer schon mit Blindenmission ja. beschäftigt ja. haben. Ja. Christoffel-Blindenmission ja. oder so. Ja. Dass man dieses, was auf der einen Seite so übertragen, wie siehst du die Welt, mhm. und auf der anderen Seite diese furchtbare Blindheit mhm. von Kindern mhm. auf der ganzen mhm. China, in Afrika, mhm. hat man sehr früh in mhm. der christlichen Mission und dort, wo Christen hinkamen, mhm. war das eine der wichtigsten mhm. Menschen, die man irgendwie versorgt mhm. hatte. Ja. Mhm. Aber diese Blindheit in übertragenem Sinne, die kenne ich auch. Also die mhm. kenne ich von mir selbst, dass ich manchmal einfach im Tunnel bin, in einem geistigen Tunnel und nicht rechts und nicht links sehe und die ganzen Möglichkeiten nicht sehe. Ich sehe es auch bei anderen, die also immer wieder im Kreis herumdenken und dann wieder immer an demselben Punkt wieder ankommen, wo sie losgegangen sind. Mhm. Und man denkt sich, hallo, was ist in dem Kopf los von diesem Menschen da? Das ist schon auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir diese im Kreis herumdenken mhm. und diese Art von Blindheit, dass ich nichts mhm. mehr Neues wahrnehmen ja. kann. Ja. Und dass ich die Alternativen nicht mehr wahrnehmen mhm. kann. Dass das schon auch unsere Zeit ein bisschen kennzeichnet. Mhm. Also es ist eine Art von Nacht oder es ist eine Art von… Ich glaube, diese Zeiten hat es immer gegeben immer und diese gegeben? Leute hat es auch immer gegeben. Also ich glaube mhm. eher, dass es in diesen Tagen besser ist als früher. Stell dir mal vor, also was früher, wie die Leute da in ihrer Weltsicht verharrt sind, das war doch furchtbar. Also mhm. furchtbar. Jetzt hat mhm. man doch viel mehr Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeiten, aber ja. die Frage, ob man sie nutzt, das ist die spannende Tja, Frage. Das ist ja. jedem Einzelnen. Was wolltest du noch vorlesen? Ich habe noch einiges dabei. Mhm. Ich habe einmal dabei von unseren Freunden Karel van Schaik und Kai Michel. Die haben sich natürlich auch dieser jesuanischen Figur in mehreren Kapiteln gewidmet. Und es gibt da eine ganz interessante Beobachtung, die wollte ich dir mitteilen. Sie schreiben: Nun gibt es eine Reihe von Theologen, die glauben, im Neuen Testament einen Jesus entdeckt zu haben, der inspiriert gewesen sei von dem griechischen Philosophen Diogenes von Sinope. Der Diogenes lebte 410 bis 323 vor Christus, also relativ alt geworden, der in einer Tonne in Athen gelebt haben soll. Diogenes in der Tonne kennen wir, ne? Ja, wo er dem Alexander gesagt hat, geh mir aus der Sonne. Genau, das mhm. ist dieser Diogenes, das soll man mal nachlesen, das können wir jetzt nicht auch mhm. noch erzählen. Jesus sei also ein jüdischer Kyniker, also ein Zyniker gewesen. Das stimmt ein bisschen hier. Gerade ja, ja. deswegen komme ich jetzt auf diese Geschichte mhm. hier. Ein jüdischer Kyniker, ein Aussteiger, der seine Zeitgenossen durch Lebensweise und paradoxe Weisheitssprüche provozieren wollte. Stimmt auch. Ein Nonkonformist, der ein Leben in ungebundener Freiheit zelebrierte und das philosophische Ideal einer von äußeren Einflüssen unabhängigen, in sich ruhenden Existenz vertrat. Durchsetzen konnten diese Theologen sich nicht. Sie postulierten einen zu großen hellenistischen Einfluss auf Jesus, lautet die Kritik an ihnen. Er sei in einem zutiefst jüdischen Selbstwertverständnis im Zentrum des Judentums zu verorten. Wir, also die beiden Autoren, werten die Debatte in jedem Fall als deutliches Indiz dafür, dass in den Evangelien nicht ein Jesus zu finden ist, sondern zwei. Die apokalyptische Weltdeutung verdankt sich demselben Impuls wie die Tora, die katastrophale Wirklichkeit in den Griff zu bekommen. Die Art und Weise, wie das bewerkstelligt werden soll, ist allerdings neu. In beiden Fällen jedoch handelt es sich um die intellektuelle Religion, die der Katastrophenbekämpfung dient. Der apokalyptische Jesus, mit dem wir es bisher vor allem zu tun hatten, ist deshalb als deren Repräsentant zu verstehen. Seine Moral zielt auf die Gemeinschaft, um sie gegen das Böse zu verteidigen. Diesem Jesus geht es nicht um die Sorgen und Nöte der Individuen. Wir sind deshalb überzeugt, dass in den Evangelien noch ein weiterer, nämlich ein intuitiver Jesus versteckt ist, dem die einzelne Kreatur am Herzen liegt. Schon im Alten Testament beobachteten wir, wie sich dem monotheistischen Jahwe, dem Gott der Tora, der persönliche Schutz- und Rettergott der Psalmen hinzugesellt hat. Das Konzept der intellektuellen Religion, der es um Moral und Schutz der Gesellschaft ging, wurde durch das der intuitiven Religion ergänzt, das den individuellen Bedürfnissen nach persönlichem Beistand entsprach. Standen beide Konzepte im Alten Testament noch eher unverbunden nebeneinander, verschmelzen sie nun im Neuen Testament. Trotzdem lässt sich der intuitive Jesus leicht identifizieren. Er kommt uns vertraut vor, tritt er uns doch als ideale Verkörperung der Jäger- und Sammlermoral, als Idol unserer allerinnersten Natur entgegen. Das ist doch die erste Natur. Wir haben da schon mal gesprochen, die erste Natur, die uns alle, alle Menschen gemeinsam zu eigen ist. Also die Liebe zu den Kindern und so weiter. Sie haben so einen anthropologischen Ansatz nach dem Motto, was natürlich sind auch Anthropologen. Daran liegt es wohl. Ja, also literarisch muss man sagen, wir haben vier Evangelien und das sind vier verschiedene Jesüse. Ja. Und es ist Jesüse. Es ist vollkommen außer Frage, dass selbstverständlich die mehr oder weniger alle unter griechischem Einfluss standen. Mhm. Ich finde auch diese Kyniker-Theorie, finde ich, als eine Deutungskategorie von dieser Figur. Deswegen lehnt er auch alle Führungsrollen ab. Ja, aber es ist tatsächlich so, der ist im Zwielicht. Die Leute wissen nicht ganz genau, was sie mit ihm anfangen sollen. Er schürt auch das Zwielicht weiter. Er schürt das Zwielicht. Er möchte gern im Zwielicht daraus stehen. Deswegen sagt er auch zwielichtige Sachen. Ja, daraus kommen dann auch die ganz unterschiedlichen Bilder von ihm. Bis hin dazu, dass man ihn also für gefährlich hält. Ja? Aber eigentlich sind diese Geschichten, wenn ich das mal so sagen darf, die um die Sinne sich drehen, könnte man vielleicht sagen, die sind eigentlich für schwachsinnige Christenmenschen geschrieben. Im wahrsten Sinn des Wortes Schwachsinnige, die ihre Sinne nicht beieinander haben und den Blick sich verdunkeln lassen auf das, wo zumindest die Predigt oder die Verkündigung oder die Überzeugung ist, dass das der richtige Weg ist. Ich habe kürzlich auf Reisen eine CD angehört, die eine Geschichte, ein Roman gespeichert hatte, den habe ich mir mit meinem Mann zusammen auf einer Reise angehört, von Bernhard Schlink. Der Roman heißt Das späte Leben und dann daraufhin habe ich mir das Buch auch noch gekauft. Es handelt sich um einen Mann, der im Sterben liegt. Martin heißt der und der ist ein alter Opa, der allerdings eine sehr viel jüngere Frau, seine Studentin war das, glaube ich, oder so, oder Doktorandin geheiratet hat. Und dann mit ihr einen kleinen Jungen bekommen hat, der in den Kindergarten geht. Und er selber hat schon die 70 überschritten, kriegt jetzt eine tödliche Diagnose. Er hat Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, soweit ich mich entsinne, und wird jetzt bald sterben. Der muss sich jetzt damit abfinden und fängt auch an, alles Mögliche zu recherchieren in seinem Leben und den Tatsachen auch ins Auge zu sehen. Er kriegt zum Beispiel mit, dass seine Frau einen Freund hat. Und dass eben viele Dinge nicht so sind, wie sie scheinen in seinem Leben. Und er beschließt damit, weil er weiß, dass er das Kind nicht erwachsen werden sehen kann. Deswegen beschließt er, diesem Kind was zu hinterlassen und er schreibt ihm einen Brief. Und in diesem Brief redet er über alles Mögliche, eben auch über Gott. Und das wollte ich dir mal vorlesen. Mhm. Zum Schluss stirbt er dann auch. Das kann ich auch gleich noch sagen, aber das ist ja klar, dass das am Schluss der Tod eintreten muss. Aber er verwandelt sich in dieser kurzen Zeit, die ihm bleibt, doch erheblich. Und er macht nochmal eine richtige Entwicklung durch. Und unter anderem schreibt er eben seinem kleinen Jungen, wenn er erwachsen ist, einen Brief. Ich lese dir jetzt mal die Passage über Gott vor, ja? Lieber David, eines Tages wirst du wissen wollen, wie dein Vater zu Gott stand. Ich bin ihm nie begegnet. Mein Vater wiederum ist ihm begegnet und hat an ihn geglaubt, ohne erklären zu können und zu wollen, wie das ging. Ich weiß nicht, wie es geht. Wenn du es herausfindest, werde ich es von dir nicht mehr erfahren. Und das ist schade. Wir haben zu Hause die Bibel gelesen, ich habe sie später wieder gelesen und ich mag den Gott der Bibel nicht. Warum erschafft er die Welt, wenn er sich dann nicht um sie kümmert, sondern sie sich selbst überlässt? Aus Langeweile soll ihm das Treiben der Menschen unterhalten? Wenn er, was schön ist, die Menschen von der Last ihrer Sünden befreien will, warum macht das dann nicht einfach? Warum braucht er Jesus, der dann wieder stirbt und aufersteht? Was bringt das Versprechen eines Gerichts am Ende der Welt, wenn wir doch Gerechtigkeit in der Welt brauchen und nicht am Ende? Ich will dir den Gott der Bibel jetzt nicht verleiden, aber ich mag ihn nicht und ich bin auch keinem anderen begegnet, den ich mag. Es gibt also keinem anderen Gott, ja? Es gibt Fragen, auf die es eigentlich keine Antworten gibt. Der Big Bang hat die Welt und die Evolution hat die Menschen hervorgebracht. Warum? Warum ist nicht nichts? Warum gibt's uns? Die Religionen geben Antworten und die Antworten geben der Welt und den Menschen einen Sinn und dem Verhalten einen Maßstab von Gut und Böse. Es lebt sich leichter, wenn die Fragen nicht unbeantwortet bleiben, wenn wir Menschen unserem Leben nicht erst selbst einen Sinn verleihen müssen, sondern wenn es ihn schon hat, wenn wir den Maßstab von Gut und Böse nicht entwickeln und aushandeln müssen, sondern schon vorfinden. Die Religionen begleiten die Menschen seit Jahrtausenden. Und so steckt in ihren Antworten viel Weisheit. Der Sinn des Lebens, Gut und Böse, ehe außerhalb von Religionen darüber nachgedacht wurde, wurde es innerhalb von ihnen tiefgründig und scharfsinnig erörtert. Und Religionen haben Poesie, Kunst und Musik hervorgebracht. Hervorbringungen, in denen viel Schönheit steckt. Mit der Weisheit und Schönheit der Religion, in die ich hineingeboren und gewachsen bin, lebe ich gerne, lieber als mit jeder anderen. Eine gotische Kathedrale berührt mich tiefer als ein buddhistischer Tempel und die H-Moll-Messe tiefer als ein Shia-Konzert. Wie wird es dir ergehen? Ich würde gerne mit dir vor Weihnachten ins Weihnachtsoratorium und vor Ostern in die Johannespassion gehen. Ich würde auch gerne ein Jahr lang mit dir und deiner Mutter nach dem Abendessen einen Abschnitt aus der Bibel lesen, einen der Abschnitte voller Weisheit und Schönheit. Solltest du also Gott begegnen und an ihn glauben, mich soll's freuen. Du dürftest mir aber nicht mit Gottes Liebe zu den Menschen kommen. So wie Gott die Menschen behandelt, behandelt man nicht die, die man liebt. Ich weiß, die Liebe ist nicht gerecht. Du kannst ein noch so guter Mensch sein. Du kannst zu der, die du liebst, noch so gut passen. Du kannst noch so achtsam und einfallsreich um sie werben. Euer gemeinsames Leben könnte noch so schön werden. Sie kann trotzdem den anderen wollen. Den, der sie nur mäßig liebt und schäbig behandelt. Dass Liebe nicht gerecht ist, ist so selbstverständlich, dass man Eltern, die ihre Kinder gleichermaßen lieben sollen und wollen, es doch nicht übel nimmt, dass dem Herzen der Mutter dieses Kind besonders nahe ist und dem des Vaters jenes, und dass man niemandem seine besondere Liebe zu französischem Wein, englischer Literatur, Fufu oder Klezmermusik verargt. Liebt Gott auch so? Das könnte erklären, warum es den einen im Leben gut und den anderen schlecht geht, ohne dass sich für das eine wie das andere Gründe finden. Oft sind es die schlechten Menschen, denen es gut geht, und die guten, denen es schlecht geht. Die göttliche Liebe wäre wie die menschliche ebenso unerfindlich, ebenso ungerecht. Aber wenn wir der Bibel glauben, liebte Gott das Volk der Juden besonders, und ihm ging es über die Jahrhunderte ganz besonders schlecht. Nicht einmal Gottes besondere Liebe für ein Volk taugt als Liebe. Du weißt, toll, dass, ne? Bernhard Schlink ein Pfarrerssohn ist. Ist das so? Sein Vater war ein Eduard Schlink, ein sehr berühmter Neutestamentler in Heidelberg. Ach, deswegen kennt er sich so gut aus mit der Bibel. Und deswegen schreibt er auch, ja. Meinem Vater ist Gott begegnet. Das ist er selbst. Natürlich, er ist es selber. Und er als Jurist sagt, ich brauche in der Welt Gerechtigkeit und nicht am Ende der Welt Gerechtigkeit. Sein Vater hat einen hinreißenden, für mich tränenrührenden Roman über die Vision des Papstes geschrieben. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, der war Beobachter beim Zweiten Vatikanischen Konzil, wo die katholische Kirche plötzlich so einen Aufbruch gemacht hat. Und da dachte er, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt werden die Kirchen sich vereinigen, jetzt werden die Christen sich vereinigen. Und dann erfindet er die Geschichte von einem Papst, der völlig überraschend gewählt wird und 3 Wochen nach seiner Wahl total krank wird und sich dann hochfiebrig in seine kleine Kapelle da nebenan im Vatikan schleppt. Und dann hat er einen Fiebertraum. Dann sieht er nämlich den Jesus völlig zerfetzt am Kreuz hängen mit einzelnen Gliedern. Und der Jesus sagt zu ihm, warum kannst du mich nicht zusammenhüten? Also warum, wir sind doch nicht zusammenfügen. Und dann macht er sich auf den Weg und geht in die verschiedenen Kirchen, in die orthodoxen, in die evangelischen. Überall geht er zum Abendmahl, verkleidet und sieht, es ist überall das Gleiche. Und beginnt dann ein großes, geht dann nach Zypern, glaube ich, und beginnt dann dort alle Christen zusammenzuholen. Natürlich kommen die Journalisten drauf, dass der im verkleideten Mantel beim evangelischen Abendmahl war, der Papst. Und dann gibt es einen großen Aufbruch. Dieser Eduard Schlink, der war begeistert von der Vorstellung, dass die Christen vielleicht eines Tages in einem Gedanken des Friedens zusammenhalten. Das schaffen sie aber auch nicht. Es ist so traurig. Und das ist der Sohn davon. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ja, okay. Ja. Und das schreibt mein Vater. Und ich nicht. Ich wollte die Innergerechtigkeit, aber ich lebe von der Poesie. Gut. Ja. Ja, das, so ähnlich geht es mir ja auch. Also ich lebe ja auch von der Poesie und es erfüllt ja unser Leben auch. Auch ja. Wenn man das kritisch sieht zum Teil, was da alles gepredigt wird. Also das, die innerhalb der Texte sehen ja auch vieles kritisch. Ja. Aber es ist sowas wie ein Lehrmeister des Sehens. Das erzählt die Geschichte dieses Blinden. Ja. Gut, das nächste Mal kommen wir weg von den Blinden hin zu den Toten. Und da wird es dann noch doller. Es wird noch doller. Ja. Also, bis dann. Tschüss. Ich hoffe, sind dann auch alle dabei. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.